Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Omega Tau Episode. Falls ihr das hier jetzt gerade nicht hören könnt, liegt es vielleicht daran, dass euer Gehör nicht mehr so richtig funktioniert und ihr braucht vielleicht ein Hörgerät. Nein, war natürlich nur leise gestellt. in dieser Episode geht es um das Hören. Hören, das heißt, wir diskutieren erstmal die Funktionsweise des Ohrs und diverse Krankheitsbilder und Einschränkungen der Hörfähigkeit. Und dann gucken wir uns an, was Hörgeräte dagegen tun können und wie Hörgeräte funktionieren. Wie bei so vielen Dingen steckt deutlich mehr drin, als man zunächst mal denkt. Und ich hatte die Gelegenheit, insbesondere im Herbst 2010, mich relativ ausführlich mit der Thematik zu beschäftigen im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit und habe dann die Gelegenheit ergriffen, da eine Omega-Tau-Episode drüber zu machen. Konkret unterhalten wir uns in dieser Episode mit André Steinbuss. Der ist Leiter der Forschung und Entwicklung bei Siemens Audiologische Technik. Das ist ein Hörgerätehersteller, mit dem ich eben zu tun hatte. Und in dieser Episode, ja, reden wir einfach mal übers Hören. Das sollte ja euch Podcast-Hörer durchaus interessieren. Wie üblich geht es natürlich damit los, dass André sich vorstellt. Mein Name ist André Steinbuss. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, bin bei der Siemens Audiologischen Technik GmbH angestellt und bin im Moment verantwortlich für die Abteilung Forschung und Entwicklung Audiologie. Mhm. Also eine Fachabteilung im Bereich Forschung und Entwicklung, die besteht aus 18 Leuten. Ich bin in diese Abteilung vor 7 Jahren reingewachsen, damals als Diplomant. Habe jetzt 7 Jahre in der Abteilung dann gearbeitet und bin seit Herbst letzten Jahres Leiter dieser Abteilung und muss auf die 18 Leute so ein bisschen aufpassen. Okay. Jetzt haben wir da zwei Begriffe oder zwei Konzepte bei der Gelegenheit schon erwähnt. Das eine ist Siemens Audiologische Technik. Willst du da vielleicht kurz zwei Worte zur Firma sagen? Was treibt ihr hier so? Möchtest du wissen, was wir hier treiben oder wie wir zu Siemens gehören? Beides. Beides. Ich erzähle dir erst, was wir bei Siemens machen und dann sage ich dir, was wir da drinnen treiben. Yeah. Siemens ist in unterschiedlichen Bereichen aktiv und ein Bereich ist der sogenannte Bereich Healthcare. Und die Siemens Audiologische Technik ist ein Geschäftsgebiet in diesem Bereich Healthcare. Also in dem Geschäftsgebiet, in dem Bereich werden medizintechnische Produkte hergestellt und dieses Geschäftsgebiet, die Siemens Audiologische Technik, beschäftigt sich hier mit der Herstellung von Hörgeräten und messtechnischem Zubehör dazu oder Software, die man braucht, um diese Hörgeräte eben einzustellen. Okay. Das ist dann eben auch offensichtlich das Thema für den heutigen Podcast. Wir wollen uns ein bisschen über Audiologie unterhalten. Also da gehört dazu ein bisschen, wie das Ohr funktioniert, welche Art von Schäden und damit Hörschwächen es da geben kann und dann als Folge eben auch, was man dagegen tun kann und was heute so an moderner, cooler Technik in so Hörgeräten drinsteckt. Mhm. Und das ist wie immer deutlich mehr, als man eigentlich auf den ersten Blick denken würde. Fangen wir doch damit mal kurz an. Gibt es für Audiologie oder so eine Definition irgendwie, dass man das irgendwie fassen kann? Ja, gibt es. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mich Leute fragen, sag mal André, was machst du eigentlich beruflich? Dann pflege ich zu sagen, ich bin Audiologe. Und die erste Frage ist dann immer, was ist das denn? Infolgedessen habe ich irgendwann mal nachgeschaut, wie ist Audiologe oder Audiologie eigentlich definiert? Mhm. Und das trage ich relativ häufig mit mir rum und heute habe ich das auch mitgebracht. Und ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut, wie das in Wikipedia beschrieben ist, sodass auch quasi jeder nachlesen kann. Ja, das wollen wir auch verlinken. Super. Die Audiologie ist eine eigenständige Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit allen Aspekten der auditiven Wahrnehmung, also des Hörens. Und an dem Prozess des Hörens selbst sind eine Vielzahl unterschiedlicher physikalischer und biologischer Effekte beteiligt. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es also ein Teil der Naturwissenschaften. Vielleicht noch ein Wort zu den Zielen der Audiologie. Ziele der Audiologie sind die Aufklärung der Vorgänge beim Hören bis ins Detail, also angefangen von den physikalischen Dingen, die im Außenohr passieren, bis hin eben zu irgendwelchen zentralen Prozessen auf der Hirnrinde. Und womit wir uns hier eben im Wesentlichen beschäftigen, ist die Erforschung der Krankheiten von Hörorganen und eben die Entwicklung von entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel Hörgeräten. Mhm. Also, dass ihr hier Hörgeräte entwickelt, das ist mir klar. Inwieweit ihr aber an der sozusagen medizinischen Ursachenforschung beteiligt sind oder dass ihr da beteiligt seid, war mir nicht klar. Macht ihr ja auch so mit Unis gemeinsam mit Medizin und so bei der sozusagen Erforschung der möglichen Schäden des Ohrs mit oder seid ihr doch mehr so dann auf der Kompensierungsseite, wenn sich das dann mal herausgestellt hat, was das Problem ist? Das, was wir hier intern machen, ist in der Tat mehr kompensieren. Ja. Wir haben aber vielfach Kontakte zu Hochschulen, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit, ja, wo wir verfolgen, an welchen Bereichen wird aktuell geforscht, wo gibt es neue Erkenntnisse, weil sich dadurch natürlich auch wieder Möglichkeiten für technische Lösungen ableiten und daran sind wir natürlich interessiert. Okay. Eine Frage noch, was hast du dann studiert? Medizin, Physik, was, Audiologie, ist das ein Studiengang? Ja, das ist eine witzige Frage. Ich bin von der Schule gekommen, habe mir gedacht, ich habe bloß keine Lust zu studieren und habe eine Ausbildung gemacht als Hörgeräteakustiker. Ah, okay. Das ist ein handwerklicher Beruf hier in Deutschland, also ähnlich wie Optiker wird man Hörgeräteakustiker-Geselle. Und die Tätigkeit ist eigentlich auch ganz ähnlich. Man passt eben keine Brillen an und wählt Gläser aus, sondern man wählt Hörgeräte aus und passt Hörgeräte an. Und nachdem ich 3 Jahre im Laden gestanden habe, habe ich mir überlegt, eigentlich müsste es noch ein bisschen mehr geben, was ich ganz gerne machen wollen würde und habe dann Medizintechnik studiert. Ah ja, okay, so. Und bin darüber dann zu den, oder bin quasi nach diesem kleinen, sag ich mal, Exkurs wieder zurückgekommen zu den Hörgeräten. Okay. Es gibt mittlerweile 2, 3 Studiengänge in Deutschland, wo man Audiologie studieren kann. Das sind Fachhochschulstudiengänge, die sind häufig angegliedert an Medizintechnik. Aber eben nicht alle der Kollegen, die in meiner Abteilung arbeiten, kommen aus diesen Studiengängen, sondern viele sind wirklich Leute, die im Bereich zunächst Physik gearbeitet haben, dann in den Bereich der medizinischen Physik gegangen sind und zu uns gekommen sind. Ein anderer Teil der Gruppe hat so nachrichtentechnischen Hintergrund von der Signalverarbeitung und teilweise sind Biologen mit dabei. Das sind so die großen 3 Stützen, also Medizintechnik. Dann gibt es eben Quereinsteiger aus anderen naturwissenschaftlichen Bereichen. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, wie das Ohr und das Hören funktioniert. Ich denke, was die meisten wissen, ist, dass es da drin das Trommelfell hat, das letztendlich ja die Schwingungen, die Schallschwingungen der Luft aufnimmt und irgendwie umsetzt. Das ist aber bestimmt deutlich mehr sinnvolle Dinge, die man darüber wissen kann. Ja, man kann sich so in kleinen Scheiben vorstellen. Wenn wir so quasi von außen nach innen vortasten, dann hast du ganz außen deine beiden Ohrwascheln und die haben schon den ersten... So, eine wichtige Funktion, die sorgen dafür, dass du vorne und hinten nicht vertauscht. Sind das geformt wie so ein kleiner Trichter, alles was von vorne kommt, bekommst du ein bisschen früher mit, Sachen, die von hinten kommen, werden so ein bisschen abgeschattet. Dann gibt es, wenn du dich weiter vortastest, in den Gehörgang hinein, bis zum Trommelfell, dann gibt es in der Kombination aus Gehörgang und Außenohr so eine besonders charakteristische Resonanz, so im Bereich von 2 bis 3 Kilohertz, wo es quasi einfach nur durch die Geometrie des Ohres noch ein bisschen Verstärkung erzeugt wird. Das ist quasi eine natürliche Filterung auf bestimmte interessante Frequenzen. Genau, richtig. Die werden nochmal besonders hervorgehoben, einfach dadurch, dass dieses Ohr so geformt ist, wie es eben geformt ist. Da resonanzt es einfach. Genau, da resonanzt es. Diese Resonanz hat so, bringt so ungefähr 17 dB Verstärkung, also kommt schon so ein bisschen was mit. Das ist nicht gigantisch, dass du dadurch auf einmal hörst wie ein Lux, aber es macht so ein bisschen was. Das ist so der Bereich des Außenohrs. Dann gibt es einen kleinen Teil des Mittelohrs, das ist so das, was sich hinter dem Trommelfell verbirgt. Das, was immer sich entzündet. Genau, bei Kindern entzündet sich das ganz gerne. Das hat so eine kleine Höhle, da drinnen hängen so ein paar Gehörknöchelchen, das sind 3 kleine Knochen. Witzigerweise übrigens die kleinsten Knochen, die ein Mensch im Körper hat. Die sind im Mittelohr und die machen eine sogenannte Impedanzanpassung. Von außen hast du immer Luftschall, wird eben durch die Luft transportiert und das Innenohr ist nachher so eine kleine Schnecke, die ist mit einer Flüssigkeit gefüllt und im Wasser muss Schall oder eine Welle viel größeren Widerstand überwinden als in Luft. Ja. Und um das abzufangen oder auszugleichen, gibt es dieses Mittelohr, was einfach über so physikalische Hebelgesetze den auftreffenden Schall so verstärkt und damit eine Impedanzanpassung macht, damit man später eben den Schall in das flüssigkeitsgefüllte Innenohr übertragen kann. Ah, okay, also im Innenohr haben wir Flüssigkeit, im Außenohr jenseits des Trommelfells haben wir Luft. Und um jetzt sozusagen die nötige Auflösung, wenn man so will, also quasi die nötige Amplitude, im Wasser auch, oder in der Flüssigkeit wird ja kein Wasser sein, im Wasser auch hinzukriegen, funktionieren diese kleinen Knöchelchen so als hebelgesetzmäßige mechanische Verstärkung. Genau. Das heißt aber, da wo die Flüssigkeit dann kommt, da stand auch nochmal so eine Art Fell oder irgendeine Membran. Da ist so ein kleine Membran, das heißt ovales Fenster, da geht es quasi dann wirklich rein in diese Schnecke. Aber und, es geht und die Knöchel sind quasi die Vermittler zwischen den beiden Membranen. Genau. Okay. Genau. Und das ist also einer von diesen Gehörknöchelchen, der erste, der hinten an dem Trommelfell ansetzt, das ist der Hammer. Also du hast wirklich genau so ein Hebel gesetzt wie bei einem echten Hammer, kannst du dir das vorstellen. Du lenkst unten aus und oben hast du einen großen Effekt an der Spitze dieses Hammers. Okay, okay. Das heißt, dann sind wir jetzt in dem flüssigkeitsgefüllten Innenohr. Da passiert was? Also die Flüssigkeit bewegt sich dann, also quasi die Wellen, die wir vorher in der Luft haben, die haben wir jetzt aufgrund der Hebel entsprechend verstärkt in der Flüssigkeit. Und dann? Das Innenohr sieht aus wie eine Schnecke und der Schall kommt unten am Fuß der Schnecke rein, wenn du so ein Schneckenhaus findest. Am großen Teil quasi. Genau, am großen Teil, wenn du so ein Schneckenhaus findest irgendwo, kommt der unten am großen Teil rein und wandert hoch bis in die Spitze. Mhm. Und dieser Bogengang in der Schnecke, der ist geteilt in unterschiedliche Bereiche und diese Welle wandert in einem Teil nach oben, läuft oben durch die Spitze und läuft auf dem unteren Bogengang wieder zurück und kommt dann unten raus. Also das sind quasi, wenn man sich so vorstellt, zwei so parallel schneckenförmig verlaufende Rohre, wenn man so will, also Röhren. Ja, okay. Also für den Fall, dass du Experten in deinem Podcast hast, es sind mehr als zwei, aber der Einfachheit halber sagen wir mal, es sind zwei Bereiche und im Wesentlichen brauchst du was, wenn du auf der einen Seite reindrückst, muss auf der anderen Seite irgendwo der Druck wieder rauskommen. Ja, okay. Ansonsten platzt das oben. Ja, okay. Genau, da gibt es diese Schnecke und in dieser Schnecke passiert etwas, was man oder was wir als Frequenz-Ortstransformation bezeichnen. Mhm. Durch die besonderen, sag ich mal, geometrischen Abmessungen, dieser Schneckengang wird nach und nach immer dünner, lenkt sich in dieser Flüssigkeit eine sogenannte Wanderwelle aus, die je nach Frequenz an einer unterschiedlichen Stelle also ein charakteristisches Maximum erreicht. Ah, okay. Und das sind dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Sinneszellen, Nervenzellen, die das mitkriegen. Genau, richtig. Ja, was man sagen kann ist, unten am Eingang der Schnecke sind die Sinneszellen für die hohen Frequenzen angesiedelt. Das heißt, ein hoher Frequenz, der eben durch das Außenohr, durchs Mittelohr gekommen ist und in die Schnecke reinkommt. Für diesen Ton wird die Wanderwelle ihr Maximum unten eher im Eingangsbereich der Schnecke haben und wird dann also hohe Auslenkung erzeugen, sodass die H-Sinneszellen, die Rezeptoren, das mitbekommen und sagen, das ist ein hoher Ton. Mhm. Wohingegen ein tiefer Ton eine recht geringe Amplitude im unteren Bereich der Schnecke hat und der ist im oberen Bereich sein Maximum erreicht und da dann eben die entsprechende H-Sinneszelle auslöst. Wie funktioniert diese H-Sinneszelle? Die muss ja nicht nur die Tatsache feststellen, dass dann eine bestimmte Frequenz angekommen ist, sondern sie möchte ja idealerweise auch die Amplitude dieser Frequenz feststellen, sodass wir nachher irgendwo sozusagen eine Frequenz-Amplitudenverteilung irgendwie bekommen. Weil wir hören ja nicht nur, welche Frequenz kommt, sondern auch, wie laut sie ist. Ja, genau. Die Frequenz kommt einfach aus der Information, die H-Sinneszelle weiß, dass sie an einer bestimmten Stelle ist und sagt, ich bin die für 4 Kilohertz. Aber was heißt H-Sinneszelle? Wie geht das? Ist das eine chemische Reaktion? Nein, natürlich nicht. Nein, nicht. Mechanisch oder? Ja, mechanisch zum Teil. Wir haben kürzlich eine Episode über Seehunde gemacht. Mhm. Und da kam raus, dass die Barthaare von diesen Seehunden so dermaßen empfindlich sind, was die Verwirbelungen im Wasser angeht, dass die Spur an Verwirbelung, die ein Fisch hinterlässt im Wasser, eine Viertelstunde später noch nachverfolgen können. Das heißt, dass da muss irgendwo ein Mechanismus sein, der abhängig von der Auslenkung der Haare irgendwie ein Nervensignal von sich gibt. Ist es sowas in dem Sinn? Ja, das kannst du durchaus vergleichen. Okay. Also diese Haarsinneszellen sitzen eben an ihrer Stelle und haben oben so ein kleines Härchen. Mhm. Und immer dann, wenn eine Welle vorbeikommt, dann werden die sogenannten inneren Haarsinneszellen abgeschert, also bis zu einem gewissen Maß quasi abgeknickt, ähnlich wie diese Barthaare. Ja, ja. Und darüber stellt die Haarsinneszelle dann fest, hoppala, da ist irgendwas, was an mir wackelt. Und die gibt dann weiter, etwas hat an mir gewackelt und das war ungefähr so stark. Ja. Und durch die Position der Haarsinneszelle auf dieser Membran weiß man dann, das war ein 4-Kilohertz-Ton, er hat möglicherweise nur leicht gewackelt, deshalb muss er leise gewesen sein. Und auf dem Rückweg, nachdem das aus der anderen Röhre, aus der Schnecke wieder rausspringt, gibt es dann auch nochmal solche Zellen oder geht das nur auf dem Rheinweg? Das ist nur auf dem Rheinweg. Der Rückweg ist eigentlich nur als Druckausgleich. Okay. Auf dem Hinweg gibt es, was ich dir bis jetzt verschwiegen habe, es gibt zwei Arten von Haarsinneszellen. Okay. Die inneren Haarsinneszellen, das sind die, die quasi diese Abscherung mitbekommen und auf Basis dessen sagen können, das war ein Ton und er war weder leise oder laut. Also ich bin quasi gerade gereizt worden. Mhm. Es gibt dazu noch äußere Haarsinneszellen. Außen wo? Wenn du dir die Schnecke wieder vorstellst, das Schneckenhaus, was du gefunden hast, dann sitzen die inneren, die Rezeptoren sitzen einfach in der Mitte der Schnecke. Da, wo die Flüssigkeit. Da, wo die Flüssigkeit war. Und die äußeren sind einfach außen am Schneckenrand angeordnet. Okay. Das ist einfach nur zum Unterscheiden, damit man weiß, innere sitzen eher quasi an der Achse und die äußeren sitzen ein bisschen weiter außen. Mhm. Und diese äußeren Haarsinneszellen sind keine Rezeptoren, sondern die haben eine aktive Aufgabe. Und die verhalten sich ganz witzig, die sorgen dafür, dass wir eine unglaubliche Dynamik mit unserem Ohr abdecken können. Dynamik, nur für die Nicht-Audio-Fanatiker hier, ist die Auflösung bezüglich Minimal- und Maximallautstärke, kann man so sagen. Genau, genau. Die sozusagen die Delta an Dezibel. Die Delta an Dezibel, genau. Oder den Bereich, den wir so aufspannen können. Ja, die Lautstärke. Genau, genau. Immer dann, wenn ein leiser Ton kommt, dann werden diese äußeren Haarsinneszellen kurz gereizt. Und es gibt dann aber durchaus einen aktiven Prozess, der die dazu zwingt, diese Wanderwelle nochmal zu verstärken. Mm. Das führt dazu, dass diese innere Haarsinneszelle schon viel früher auf, sag ich mal, Reize reagieren kann, als sie es normalerweise tun würde, wenn die äußeren Haarsinneszellen nicht da sind. Mhm. Ein eingebauter Verstärker. Das ist nicht nur ein eingebauter Verstärker, sondern es ist auch gleichzeitig noch eine eingebaute Ausgangspegel. Na, Begrenzung ist zu hart gesagt, aber eine gewisse Kompression. Immer dann, wenn ein besonders lauter Pegel kommt, wenn du jetzt rausgehst an die Straße, es fährt ein großer Lastwagen an dir vorbei, dann versteifen sich diese äußeren Haarsinneszellen und bremsen dadurch die Dynamik und haben dann eine gewisse Schutzfunktion gegenüber für diese inneren Haarsinneszellen. Also mit anderen Worten, sie verstärken die leisen Töne stärker. Mhm. Und du hattest gerade den Begriff Kompression verwendet. Das ist ein Begriff, den ich auch gut kenne, als jemand, der Podcasts aufnimmt und hinterher guckt, wie sich die anhören. Kompression heißt, dass man die Dynamic Range, also die Minimal- und Maximallautstärke, dass man die angleicht. Also die lauten Dinge leiser machen, die leisen Dinge lauter machen, sodass das Delta in Summe geringer ist und sich das alles in allem dann gleichmäßig laut anhört. Mhm, genau. Okay. Wollte nur so die Begriffe ein bisschen erklären, ja, soweit ist super. Ich das kann. Wichtig ist quasi Take-Home-Message. In-Ohr ist nicht nur wie bei einer Brille oder bei dem Auge, wo du am Ende so einen kleinen Rezeptor hast, der sagt, da ist Licht oder da ist die Farbe rot, sondern es gibt eben durchaus aktive Prozesse und es gibt eben den vereinfacht noch diesen Rezeptor, der feststellt, da ist ein Ton und ich kann den auf eine bestimmte Frequenz mappen. Ja, okay. Ist doch interessant, wie wenig man darüber weiß. Ne? Also ich meine, über das Auge, das weiß irgendwie jeder so ungefähr, aber über das Ohr wusste ich auch nichts. Also Da bist du noch lange nicht hinten angekommen, denn dann geht es ja noch weiter. Ach so. Ja, das heißt ja, viel von dem, was wir machen, wird als Psychoakustik bezeichnet. Bis jetzt, im Moment haben wir ja eigentlich nur Physik gemacht. Ja. Danach geht es noch relativ vielfältig weiter. Wir bezeichnen das, oder es gibt so ein paar Prozesse, die werden auf dem Hörnerv, sag ich mal, die laufen da ab. Hörnerv ist Verbindung zwischen Ohr und Verbindung, Hirn. Genau, zwischen quasi jeweiligem Ohr und Hirn. Ja. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du gehst in ein Kaufhaus, dann stellst du meistens fest, wenn du das erste Mal reinkommst, hörst du so ein unglaubliches Stimmengewirr, so ein Gebrabbel. Ja. Ah, was ist denn hier los? Und ganz viele Stimmen sprechen miteinander und du bist möglicherweise mit deinem Partnerin oder deinem Partner unterwegs. Und nach einer gewissen Zeit nimmst du aber diese äußeren Stimmen, diese anderen Stimmen gar nicht mehr wahr, sondern hörst weiterhin nur noch deinen Partner, mit dem du eben in dieses Geschäft gekommen bist. Und du musst dich wirklich bewusst daran erinnern, hey hoppala, da war doch was. Das war doch eigentlich recht laut hier. Und in dem Moment, wo du wieder hinhörst, stellst du fest, ach ja, stimmt, die ganze Geräuschkulisse ist noch da. Ja. Das ist so eine gewisse, na, ich sag mal, Störgeräuschbefreiung oder ein Trennen von Nutz- und Störsignalen, was unterbewusst auf diesem Hörnerv schon passiert. Dein Punkt ist, dass das nicht mechanisch im Ohr gefiltert wird, sondern eine Hörnerv, beziehungsweise das Hirn halt nur die Dinge wahrnimmt, die es semantisch für wichtig hält, also wie auch immer es das macht. Ne? Genau, und du machst es nicht mal bewusst, also du kannst es bewusst, kannst du diesen Effekt wieder abschalten, aber unterbewusst, du gehst ja in dieses Kaufhaus rein, ohne dass du bewusst darüber nachdenkst, Nebengeräusche bitte weg, sondern das passiert wie von selbst. Jetzt, wo wir gerade darüber reden, ein Hörer, dummerweise ein Englischsprachiger, vor dem muss ich das dann irgendwann übersetzen, hat eine extrem interessante Frage gestellt. Und zwar ist das logischerweise ein Podcast-Hörer und der sagt, wenn ich mein iPod aufsetze und in einer leisen Umgebung höre, dann kann ich ihn logischerweise relativ leise stellen. Wenn ich dann den iPod lauter stelle, gibt es eine Schwelle, ab der tut mir das weh, ist es mir zu laut. Und nehmen wir mal an, das wäre bei 50% der gesamtmöglichen Lautstärke des iPods. So, jetzt ist er in einer lauten Umgebung, sagen wir mal eine U-Bahn. Da kann er den iPod nicht nur bis 50%, sondern bis fast Vollgas aufdrehen, damit er trotzdem Lärm, den die Stimme noch hört. Nee. Und er sagt, da tut es ihm nicht weh. Ist das eine Einbildung oder ist das ein tatsächlicher Effekt, den das Hirn, das Ohr, der Hörnerv hinkriegt? Dass er quasi sagt, die Umgebung ist laut, deshalb stelle ich meinen Gesamtfilter irgendwie Pegel höher oder niedriger. Das ist eine wirklich gute Frage. Sicher kann ich dir sagen, es ist kein physikalischer Effekt, der auf dieser Strecke passiert, Außenohr, Mittelohr, Innenohr. Es muss irgendwas Zentrales durchaus sein. Es gibt so ein paar, sag ich mal, Hinweise, die so in die Richtung gehen. Wenn wir zum Beispiel Tests machen mit Leuten und unsere Hörgeräte ausprobieren, dann kann man das im Labor machen. Ja. Und wenn wir denen im Labor so irgendwelche Schalle vorspielen, dann sagen die ziemlich früh schon, mein Gott, ist das laut, hier macht das bloß leiser. Und wir stellen dann eigentlich fest, naja, so laut kann es doch eigentlich gar nicht sein. Wenn wir mit denen rausgehen auf die Straße, wo es möglicherweise noch lauter ist, also dein Kollege geht eben in die U-Bahn, dann sagen die, na, es passt eigentlich so. Also scheint so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zu geben zwischen dem, was du hörst und was du siehst. Und auf Basis dieser anderen Reize, die dich umgeben, möglicherweise stellst du fest, dass du draußen bist, du siehst, da kommt eine U-Bahn und du weißt, dass es laut ist. Vielleicht bist du dann einfach schon ganz anders eingestellt und bist ein bisschen toleranter gegenüber lauten Pegeln, als wenn du allein in deinem Wohnzimmer sitzt und deinen iPod aufdrehst. Um jetzt diese Sehen-Hypothese zu entkräften. Wir brauchen da nicht ewig rumdiskutieren, aber ich kenne einen ähnlichen Effekt. Und zwar, wenn ich abends im Bett liege und iPod höre, kann ich den logischerweise sehr, sehr leise stellen. Und wenn ich den iPod ganz leise stelle, höre ich die Störgeräusche, die ja auch sehr leise, Nachbar, der oben rumläuft, der Zug draußen, der ganz entfernt vorbeifährt, höre ich die lauter und nehme die störender wahr, als wenn ich den iPod abschalte und quasi gar nichts mehr höre. So nach dem Motto, das Ohr ist getuned darauf, dass es den ganz, ganz, ganz leisen iPod hört und nimmt deshalb auch den ganzen anderen Kram wahr. Mhm. Und da sehe ich nichts, da ist dunkel. Ja. Das war das Gemeine an der Frage. Das ist das dieser, ja. Also, ist echt spannend. Naja, aber du kannst viel mit Aufmerksamkeit auch machen. Ja. Was ich total faszinierend finde, mache ich auch total gerne, wenn ich mich in einen Café setze. Und dann stelle ich fest, Mensch, am Nebentisch laufen irgendwelche Gespräche, die möglicherweise interessanter sind als das Gespräch, was an meinem Tisch stattfindet. Ja. Dann kann man sich als Normalhörer da echt ganz prima darauf konzentrieren. Ja. Sag mal, was machen die, worüber sprechen die am Nachbartisch eigentlich? Man kann das nicht so auf Anhieb, aber es dauert so einen kleinen Moment. Man kann sich so reintunen. Wenn du irgendwann so diesen Trigger gefunden hast, ja, von dem, der da, genau, spricht, dann kannst du da wirklich mithören. Ja, ja. Andersrum, wenn es eine Stimme ist, die dich an irgendwas erinnert oder die du total ätzend findest, weil sie was ich besonders hell, besonders dunkel, ja, besonders kratzig ist, nicht mehr los, dann wirst du sie auch nicht mehr los. Ja, ne? Ja, ja. Und du kannst wirklich also mit Aufmerksamkeit, einer gewissen Kognition, kannst du da wirklich ganz bewusst Dinge, ja, steuern, auch die dein Hören betreffen. Ja. Wir waren beim Hörnerv, der, ja, irgendwelche Magic-Dinge tut zwischen, mhm, Ohr und Hirn. Genau. Haben wir gerade drüber geredet, was der tut. Der macht eine Irrelevanzfilterung, um so was in der Richtung, keiner ein. Mhm. Dann kommt das Ganze irgendwann im Gehirn an. Dann, genau, passiert was? Dann wird das quasi zusammengefügt, das, was du rechts gehört hast und das, was du links gehört hast. Und dann kommen wir zu etwas, was wir binaurales Hören nennen. Also wo du quasi wirklich binaurales, einfach also rechtes Ohr und linkes Ohr zusammen addiert. 3D-Hören oder Stereo-Hören, wie auch immer du das nennen willst. Genau. Wir nennen es halt bei uns, ja, in dem Metier der Audiologie heißt, ja, es binaural. Da ist es eben, wo du sagst, Mensch, jetzt füge ich rechts und links zusammen und darüber kann ich dann mir gesamte, was ich, akustische Szenarien zusammenbilden und mir zum Beispiel überlegen, ob ein Schall von rechts oder von links kommt. Das ist ein sehr zentraler Prozess. Da gibt es zwei Dinge, mit denen man das unterscheiden kann. Wenn es hohe Töne sind, dann sind die auf dem, sag ich mal, der Schallquelle zugewandten Ohr immer lauter. Und auf der Schallquelle abgewandten Ohr sind sie ein bisschen leiser. Mhm. Und infolgedessen kann man dann feststellen, ah, okay, der Schall, klar, kommt entweder von rechts oder von links. Für tiefe Frequenzen funktioniert das nicht ganz so gut. Die beugen sich wegen ganz Beugung, gut um diesen, genau, Kopf drumherum. Naja. Da ist es dann so, dass wir den Phasenunterschied zwischen diesen beiden Ohren auswerten und feststellen, ah, die Phasendrehung ist, keine Ahnung, 15 Grad, muss von rechts kommen. Wie kriegen wir denn die Phase mit? Ist das auch, kriegt das auch, ja doch klar, das kriegen diese Haare auch irgendwie mit. Also die werden ja zu einem leicht anderen Zeitpunkt ausgelenkt. Ja, genau. Krass. Also das ist also ein sehr einfacher, sag ich mal, binauraler Effekt, aber über diesen ganzen, oder binauraler oder zentraler Effekt, aber über diese ganzen, ja, zentralen Prozesse kann man unglaublich viel machen, wo du hergehst und sagst, na, okay, ich setze meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge oder ich bin, keine Ahnung, gestresst, insgesamt ziemlich angespannt, heute bin ich möglicherweise sehr empfindlich gegenüber lauten Pegeln. Ja, oder so. Ja. Da reden wir dann nachher noch drüber, wenn es, ja, um die Hörgeräte dann geht. Eine Frage habe ich noch, bevor wir uns um die sozusagen möglichen Fehlerquellen in diesem System kümmern, und zwar Dezibel. Ist eine ganz komische Einheit. Da gibt es Dezibel A, Dezibel irgendwas anderes. Ich habe mal gehört, dass Dezibel eine Maßeinheit sind, die nicht die Schallenergie direkt beschreibt, sondern schon das menschliche Hören irgendwie mit einbaut. Sag doch da mal was dazu, wenn schon mal jemand neben mir sitzt, der da eine Ahnung davon hat. Du hast mir die Fragen vorher gegeben. Ich habe ein bisschen nachgelesen, weil ich auch dachte, Junge, das ist ganz schön lange her, dass ich da die Theorie bekommen, ja, ja, habe. So als Physiker würde man hergehen und immer von Schallintensitäten sprechen. Genau, also Auslenkung der Welle. Genau, oder Watt pro Quadratmeter. Genau. Ne? Wie viel Druck, ja, hast du auf einer, genau, bestimmten, ja, Fläche? Und naja, weil du als Mensch eben so einen unglaublich großen Dynamikbereich abdeckst. Wie groß, ne, ist denn der? In dB kann ich es dir gut, ja, sagen. Ja, genau, in dB. In dB hast du so ungefähr 120 Dezibel. Okay, aber das heißt, wenn du das umrechnen wollen würdest in Schallintensitäten, dann kommen da Zahlen mit ganz schrecklich vielen Nullen raus. Also mehrere Größenordnungen. Ganz mehrere viele. Größenordnungen, genau. Ja. Und dann ist es einfach unglaublich unhandlich, wenn du sagen, wenn du, oder für gewöhnlich hantieren wir mit Zahlen, die sich irgendwo in diesem Bereich eben zwischen Hörschwelle und Unbehaglichkeit finden, da wo wir es ziemlich laut finden, bewegen. Und wenn wir da aber mit irgendwelchen Zahlen operieren würden, so und so viel zig Mikromillionstel Watt pro Quadratmeter, ja, oder sowas, das wäre halt sehr unhandlich. Infolgedessen ist man hergegangen und hat diese Einheit Pegel eingeführt. Und man macht darüber eben, quasi reduziert man quasi diesen großen Bereich auf einigermaßen handliche Zahlen. Ja, und das wird angegeben in Dezibel. Und das ist eine logarithmische Geschichte. Genau, das ist eine logarithmische Geschichte. Also darüber wirst du diese ganzen Nullen los an den Millionstel. Ja, genau, ja, ja. Also eine grobe Einteilung ist 0 dB, das ist ungefähr die Hörschwelle. Also leisest mögliche. Möglichst leise, genau. Das ist so, die entspricht so der Ruhehörschwelle eines Normalhörers. Da hast du so ungefähr 0 dB. Mhm. Besonders laut ist es irgendwo so bei 100 dB, das... 90 hat man so ungefähr auf der Straße, 100 ist, wenn du jetzt auf einer wirklich lauten Straße bist, und so 120, 130, sagt man so, haben startende Flugzeuge. Okay. Und wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, so in Ruhe, dann hat man so einen mittleren Pegel von 65 dB. Aber um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, in was für Bereichen man sich da bewegt, da kommen gleich viel handlichere Zahlen raus, mit denen man auch sprechen kann. Ja, ja. Aber irgendwelche psychologisch zentralen Effekte werden da nicht mit reingenommen, sondern es ist schon die Schallenergie und dann irgendwie ein Logarithmus zu irgendeiner Basis und das genau, ist alles. Genau. Okay. Also da kommst du an den, so eine kleine Nuance gibt es da noch. So kommst du erstmal an den dBSPL, also eine sehr technisch, das ist eine sehr technische Größe. Einfach wie groß ist der Pegel? Mhm. Und wenn du zum Beispiel an so Pegelmesser denkst, die man, was ich, mittlerweile gibt es ja auch schon als App fürs iPhone, die machen so eine gewisse Bewertung in dBA und dann ja, ist das genau. quasi eine gehörgerechte Bewertung. Ah, das dBA ist das Gehör. Das, okay. ist, das bringt quasi so eine gehörgerechte Bewertung mit rein. So dBA wie gefühlte halt, Temperatur. Genau, es ist sowas wie Gefühlstemperatur. dBA ist eben, da legt man quasi die Ruhehörschwelle eines Normalhörenden zugrunde und sagt, Mensch, alles, was der jetzt hört, das ist quasi normalisiert dann auf die Ruhehörschwelle eines okay. Normalhörenden. Das ist ein Faktor dann zu dem dBS. Ja, man korrigiert das. Also es gibt bestimmte Frequenzen, wo wir besonders gut hören können. Ach so. Das ist so, was ich so 1 Kilohertz, 2 Kilohertz, da sind wir besonders gut. Und es gibt andere Frequenzen, wo wir nicht so gut hören können. Das sind besonders hohe und besonders tiefe Frequenzen. Und das normalisiert man darauf so ein bisschen. Okay. Es gibt noch andere Zahlen, da kommst du noch mit B, C, D. Und das ist halt für unterschiedliche Pegel. Und je höher der Buchstabe, desto eher muss man das hernehmen, um eine laute Situation zu bewerten. Okay. Aber das nur am Rande. Gut. Ja, dBA ist im Prinzip die Einheit, die man eigentlich meistens kennt, ne? Ja, genau, genau. Genau. Gut ist, wenn man da weiß, das hat, ist schon eher eine gehörgerechte Bewertung ja. als einfach nur ein dB. Gut, dann können wir uns jetzt mal den möglichen Fehlfunktionen dieses Systems Ohr und Hören zuwenden. Mhm. Und ja, ich denke mir, es gibt da wahrscheinlich Fehler in der Physik des Ohrs. Mhm. Es gibt wahrscheinlich Fehler im Leiten der Nervenzellen und mhm. irgendwas im Hirn vielleicht. Mhm. Möglicherweise. Ist mhm. das eine sinnvolle Einteilung? Ja, die ist schon ganz gut. Okay. Was, ja, das, kannst du ein bisschen elaboraten? Ja, das kann ich gerne machen. Ich wandere wieder so von außen nach innen. Ja, genau, genau. Das hilft mir, mich so ein bisschen zu sortieren. Was also das Einfachste, was du hast du vorhin ja auch schon angesprochen, Mittelohr, das ist das, was man bei Kindern ganz gerne entzündet. Das ja. ist, also natürlich ist es immer schlimm, wenn man sowas hat, aber es ist eine recht harmlose Krankheit. Mittelohrentzündung ist halt das Ohr dann mit irgendwie mit Eiter gefüllt und entweder kriegt man es durch Antibiotika wieder weg oder man setzt halt so kleine Röhrchen, ne? Macht Entlüftungslöcher in das Mittelohr und dann läuft das ab und ja. quasi trocknet aus und danach ist alles wieder gut. Ja. Hat das Konsequenzen für das Hörvermögen? Bis zu einem ganz geringen Anteil. Aber auch nur temporär? Nicht unbedingt nur temporär, also während du dieses Röhrchen da drin hast, hörst du natürlich schlechter, weil diese Schwingungsfähigkeit deines Trommelfells sich ändert. Ach, das wird wieder rausgemacht hinterher. Das wächst wieder raus. Das Trommelfell hat so eine gewisse Selbstheilungsfunktion, also auch wenn du dir irgendwie hier steckst dir was in die Haut, das wächst auch. Ja. Haut, der Körper will das erstmal wieder abstoßen und das passiert mit dem Röhrchen im Trommelfell auch. Das wächst halt wieder raus. Irgendwann liegt es im Trommelfell, dann liegt es im Gehörgang und irgendwann schläfst du nachts mal auf der rechten Seite und dann kullert es raus und meist findest du es nie wieder, weil die wirklich ganz klein sind. Ne? Aber das sind wirklich so, naja, Mittelohrentzündung ist eine Krankheit des Mittelohrs. Darüber hinaus gibt es noch andere Krankheiten, die können sich künstlich versteifen. Es gibt Narben auf dem Trommelfell, es gibt Löcher im Trommelfell. Das sind vielfach so Sachen, die kann man naja, teilweise durchaus operativ lösen. Es gibt künstliche Trommelfälle, die man einsetzen kann. Dann zieht man so ein bisschen Haut vom Ohr ab und setzt die vom Mittelohr wieder ein. Wenn sich an diesen Knöchelchen irgendwas tut, wenn die reißen, also das sind wirklich aber seltene Sachen, dann wird sowas heute mit so kleinen Keramikimplantaten wieder ersetzt. Was ganz witzig ist, im Volksmund ist irgendeine Schädigung, also das Trommelfell, wenn das Trommelfell kaputt ist, dann ist es immer ganz schlimm. Ja. Für all diejenigen, die sich näher mit, sag ich mal, dem Hören beschäftigen, das ist eigentlich so, ich will nicht sagen, dass es eine Lappalie ist, aber es ist eigentlich eine wirklich recht einfache Sache. Die richtig heiklen Sachen passieren eigentlich erst dahinter, wenn am Hören etwas passiert oder wenn dann der Schnecke was kaputt geht. Okay. Also nochmal Zusammenfassung, während das Mittelohr entzündet ist oder auch später dann mittelfristig durch Vernarbung, kann sozusagen aufgrund der geänderten Schwingungseigenschaften und letztendlich mechanischen Schallempfindlichkeit eine Beeinträchtigung des Hörens stattfinden. Ja, genau. Okay. Genau. Mhm. Eine ganz einfache Sache davon erlebst du jedes Mal, wenn du fliegst. Das Trommelfell trennt das Außenohr von dem Mittelohr, da wo die kleinen Gehörknöchelchen sitzen. Ja. Und das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn der Druck auf beiden Seiten ungefähr gleich groß ist. Genau. Um das herzustellen, gibt es so eine kleine Röhre, durch die findet so eine Belüftung des Mittelohrs statt. Durch die Nase kommt die irgendwie rein. Ja, genau. Die Röhre hängt hinten an der Nase dran. Mhm, genau. Was jetzt passiert, wenn du dich in ein Flugzeug setzt, Luftdruck außen ändert sich in der Kabine. Ja. Das ändert sich auch auf der Außenseite des Trommelfells, aber auf der Innenseite des Trommelfells bleibt der Druck gleich wie vorher. Und das bleibt ja so lange, bis sich diese Röhre öffnet. Das kann man provozieren durch K-Laute oder, ja, oder reinblasen. Dieses Reinblasen, genau. Und dann hast du wieder den gleichen Druck und dann hörst du wieder gut. Solange wie du nicht den gleichen Druck hast, verschiebt sich aber die Resonanzfrequenz, das kannst du dir wie so ein Federmassensystem vorstellen, verschiebt sich diese Resonanzfrequenz und du hörst entweder heller oder dumpfer. Mhm. Okay. Damit sind wir quasi bei der Mittelohrentzündung und den zusammenhängenden Folgeschäden sozusagen. Ja, genau. Gehen wir ein Stückchen weiter rein. Dann kommen wir jetzt dann zu den Knöchelchen, da haben wir drüber geredet. Dann kommen wir zu dem wassergefüllten Innenohr. Mhm, genau. Da gibt es unterschiedliche Arten von Schädigungen, die man so davontragen kann. Was recht weit verbreitet ist, ist, dass einfach diese Haarsinneszellen absterben oder ausfallen. Das sind dann die in der Schnecke schon. Das sind die in der Schnecke. Und es kann durchaus Schädigungen geben. Entweder sind die äußeren Haarsinneszellen nicht mehr intakt, also sie sterben, weil sie überaltert sind. Sie sterben ab, weil sie zu hohe Pegel oder zu hohe Auslenkung der Wanderwelle können diese Haarsinneszellen abscheren. Disco, iPod, okay. Die scheren diese Haarsinneszellen ab. Und diese Schädigungen können sowohl die äußeren als auch die inneren Haarsinneszellen betreffen. Je nachdem, welche betroffen sind, fehlt dir entweder dieser kleine kochleäre Verstärker oder aber der Rezeptor auf der Innenseite, der sagt, das ist mein Ton. Und typisches Bild ist eigentlich, dass die hohen Frequenzen stärker geschädigt sind als die tiefen Frequenzen. Mhm. Einfach, weil die unten am Eingang von der Schnecke sind und bei denen kommt ja quasi alles vorbei, wohin Gogen oben an der Spitze wirklich nur die tiefen Töne noch ankommen und die anderen Wanderwellen haben sich bis dahin ausgelaufen. Deshalb wird man, wenn man älter wird, kann man vor allem die hohen Töne nicht mehr hören. So genau. Diesen Fernseher-Fieb, den hört man als Kind, aber als... Genau. Das ist also Alterungsprozesse eben. Lärm trägt mit dazu bei. Es gibt Medikamente, die ototoxisch sind, also quasi giftig fürs Ohr oder für den Hörnerv. Zu viel Aspirin zum Beispiel, davon sterben Haarsinneszellen. Oder können den Haarsinneszellen sterben. Ich drücke mich vorsichtiger aus. Naja. Aber da gibt's eine ganze Reihe von Schädigungen im Innenohr. Mhm. Dazu kommt, wenn du dann quasi noch weiter nach innen wanderst, es gibt auch Schädigungen, die sind nicht in der Cochlea, sondern sitzen hinter der Cochlea. Cochlea ist diese Schnecke. Cochlea ist die Schnecke. Mhm. Die sitzen hinter dieser Schnecke, quasi auf dem Hörnerv. Da gibt es natürlich auch, insbesondere im Zusammenhang mit Älterwerden, irgendwelche degenerativen Prozesse, die halt dafür sorgen, dass die Verbindung nicht mehr so gut ist. Ja. Und die, verkümmert dann. Okay. Witzigerweise auch, traurigerweise so ein Prozess, der sich eigentlich selbst noch verstärkt. Dieser Hörnerv ist natürlich dann immer besonders aktiv, wenn der ständig befeuert wird. Ähnlich wie, keine Ahnung, so ein Gehweg, wo ständig jemand drüber läuft, da wächst relativ wenig Unkraut drauf. Ja. Wenn du jetzt einen Gehweg hast, der nicht so oft begangen wird, kommt dazwischen schon mal das Unkraut hoch. Und ähnlich kannst du dir das mit deinem Ohr auch vorstellen. Wenn die äußeren Haarsinneszellen absterben, weil es zu laut war, weil du alt wirst, ist natürlich auch weniger Aktivität auf diesem Hörnerv. Infolgedessen ist der auch weniger ausgeprägt und weniger leistungsfähig. Mhm. Taubheit, angeborene Taubheit, funktioniert aber, also da ist, was ist da kaputt? Das ist ja dann keine sozusagen Gebrauchsschädigung, sondern irgendwas anderes, oder? Oder fehlen da einfach die Haare, also diese Härchen, oder? Das ist sehr unterschiedlich. Okay. Es gibt teilweise Fehler der Schnecke. Also wenn Kinder zu früh geboren werden, ist diese Schnecke möglicherweise noch nicht völlig ausgereift oder sowas, dann haben die oftmals irgendwelche Hörschädigungen, wenn Mütter mit ungeborenen Kindern nicht besonders sorgsam sind, Medikamente nehmen, Masern haben oder sowas, dann kann das dazu führen, dass eben das Ohr des Kindes nicht völlig auswächst. Dann kann es sein, dass ein Kind auf die Welt kommt, was durchaus einen funktionierenden Hörnerv hätte oder bekommen könnte, aber wo das Innenohr nicht richtig funktioniert. Also wir müssen jetzt auch nicht da alle möglichen Szenarien durchgehen. Ich habe diese Frage deshalb da auch eingebaut, um ein Gefühl dafür zu kriegen, gegen welche dieser Schädigungen Hörgeräte kompensieren können. Also ich meine, wenn du ganz blöd formuliert, kein Gehirn hast, da kommst du mit dem Hörgerät nicht weit. Eben, und wahrscheinlich gilt das auch für den Hörnerv, weil das Hörgerät ja eigentlich vor allem den Input lauter macht. Das ist ja immer noch die Übertragung über das Trommelfell. Ja. Versuchen wir es mal so mal aufzuziehen. Welche Schädigungen kann man mit einem klassischen Hörgerät kompensieren? Es gibt, glaube ich, auch Hörgeräte, die über den Knochen gehen, oder? Täusche ich mich da? Ja, gibt es auch. Gibt's auch vielleicht mal die zweimal kurz vielleicht unterscheiden und dann, genau. Kompliziertes Thema. Ja, das Schöne ist, das musst du nachher in deinem Podcast sortieren und das muss nicht ich machen. Ich sortiere da gar nichts. Also es gibt unterschiedliche Arten von Hörgeräten. Was wir machen, sind sogenannte Luftleitungshörgeräte. Mhm. Das heißt, Schall kommt rein und was das Hörgerät abgibt, ist auch wieder ein akustisches Schallsignal. Also mit anderen Worten, das gesamte System, so wie wir es jetzt beschrieben haben, wird weiterhin verwendet und es wird halt nur, das in Anführungszeichen nur verstärktes Hörgerät clever. Genau. Da reden wir genau drüber. Genau, das ist das, was wir machen. Genau. Aber alles das, was wir tun hier, kommt irgendwo im Gehörgang raus und arbeitet dann auf dem, sag ich mal, verbliebenen Mittelohr und auf dem verbliebenen Innenohr. Mhm. Genau. Eine Variante sind sogenannte Knochenleitungshörgeräte, die abgesehen dafür ist BAHA, Bone Anchored Hearing Instruments oder Hearing Aids. Die umgehen das Mittelohr und regen direkt dieses Innenohr an. Mhm. Kannst du auch wieder ausprobieren. Knochenleitung, also wenn du auf deinen Kopf klopfst, dann merkst du nicht nur, dass es klopft, sondern du hörst durchaus auch was im Innenohr. Ja. Oder du hältst hier eine Stimmgabel an die Stirn. Cooles Experiment. Genau, das ist der beste Test dafür. Ja. Darüber kannst du das Mittelohr umgehen und feststellen und direkt das Innenohr anregen. Nicht also ein Diagnoseverfahren, was der Arzt dann vielleicht da einsetzen könnte, oder? Das machen die sogar. Ah, okay. Das ist irgendwie, naja, so ein recht einfacher Screening-Test kann jemand normal hören. Dafür macht man so Stimmgabeltests, da musst du nicht irgendwie erst Kopfhörer aufsetzen, ja, ja. sondern einfach Ping anschlagen und setzt dir das Ding auf die Stirn, hörst du den Ton auf beiden Seiten gleich laut, dann ist erstmal alles prima. Wenn du sagst, oh, rechts viel lauter als links, dann weiß der Arzt, irgendwas stimmt nicht. Und zwar im Innenohr. Oder? Weil das ja eben kann auch, ist fiese Sache, kann auch im Außenohr sein. Die Tücke ist, wenn du jetzt auf der einen Seite eine Mittelohrentzündung hast, dann hörst du da natürlich viel weniger Nebenräusche von dem komischen lauten Arztzimmer und dann hörst du natürlich auf der Seite lauter. Und dabei ist das Problem quasi, das Mittelohr ist verstopft, Mittelohrentzündung. Ja. Genau, aber diese Knochenleitungsgeräte, die machen nichts anderes, die quasi wackeln wie eine Stimmgabel an deinem Schädel und regen damit, umgehen quasi diesen Weg Mittelohr und regen direkt das Innenohr an. Wendet man dann an, wenn es Mittelohrschädigungen hast und Teil auch Innenohrschädigungen, dann gibt es sowas. Sind häufig Exoten, sage ich mal. Ist nicht das typische Hörgerät, das man im Alter kriegt. Nee, ist nicht so das typische Gerät eigentlich. Das heißt, das typische Hörgerät, ganz vereinfacht, hat ein Mikrofon, nimmt die Umgebungsgeräusche auf, verstärkt die, um das schlechtere Hören zu kompensieren und schiebt die wieder auf dein Trommelfell. Ja, das ist das, was das typische Hörgerät macht. Ich kann dir vielleicht noch zwei Sonderformen aufzählen. Dann mache ich quasi diese Liste mit Hörgerät, Baha kurz zu Ende. Es gibt noch sogenannte Mittelohrimplantate. Das sind Geräte, die setzen im Mittelohr an. Da sitzen dann kleine, entweder Nadeln, die künstlich an diesen Mittelohrknöchelchen wackeln. Oh, oder so kleine Schwingungsdinger, die werden da drauf gemacht. So kleine Tonnen, die wackeln am Mittelohr und machen damit quasi Verstärkung. Wird implantiert, ist auch nicht besonders weit verbreitet. Aber da kann doch die Auflösung, was die verschiedenen Frequenzen angeht, nicht mehr so gut sein wie im Original. Die habt ja da 5000 verschiedene kleine Härchen. Oder kann ich die alle so filigran mechanisch anlegen? Ah, nee, das ist Mittelohr. Da, wo dieser Hammer ist, wo diese Impedanzanpassung passiert, da setzen die an. Okay. In der Schnecke selbst, da macht man auch was, insbesondere so bei Leuten, bei Kindern, die taub auf die Welt kommen. Mhm. Wenn man festgestellt hat, das Innenohr funktioniert nicht. Da gibt es den Begriff Cochlea-Implantat. Da gibt es Cochlea-Implantate. Das ist so eine kleine Elektrode und die regen dann wirklich, also nicht mehr vorher akustisch oder physikalisch an, die regen dann elektrisch an. Diese Elektrode wird in die Cochlea eingeführt, windet sich quasi um die Schnecke und das Hörgerät oder dieses Cochlea-Implantat ist es dann, regt dann einzelne Elektroden in der Schnecke an und darüber kann man dann quasi auch wieder trainieren und diesen Hörnerv ausbilden, dass man feststellt, das sind tiefe Töne oder höhere Töne, je nachdem, welche Elektrode eben gerade einen bestimmten Strom absendet. Kann man damit nachher vergleichbar gut hören wie mit dem normalen Ohr oder ist das schon eine Einschränkung? Nein, das ist schon eine Einschränkung. Okay. Also da kommst du... Also mit anderen Worten, Gespräch wird man verstehen können, aber an der Oper wird man sich wahrscheinlich nicht freuen. Ja. Ja. Okay. Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen über die Technologien im Hörgerät und über die sozusagen Verfahren der Hörschwächenkompensation reden. Und zwar bleiben wir bei dem Luftleiter, ne? Dem Standardhörgerät. Ja. Wir vielleicht mal darüber reden, welche grundsätzlichen Mechanismen da verwendet werden. Also wenn wir mal davon ausgehen, beispielsweise, dass einzelne der Härchen in der Schnecke geschädigt sind, das heißt, man hört bei bestimmten Frequenzen schlechter, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Kompensationsmechanismus genau darin besteht, wie so ein Equalizer bei bestimmten Frequenzen lauter zu machen. Genau. Das ist genau das, was Hörgeräte tun. Du kannst dir das wie so ein Puzzle vorstellen. Wenn du einen Hörverlust hast, dann gibt es möglicherweise Frequenzen, häufig tiefe Frequenzen, bei denen du noch gut hörst, hohe Frequenzen, bei denen man schlechter hört. Und was das Hörgerät dann macht, ist eben frequenzspezifisch schauen, wie viel dB muss ich das Eingangssignal verstärken, damit ich es wieder über die quasi ein bisschen verschobene oder verkippte Hörschwelle drüber hebe. Okay. Das ist so das Einfachste, was Hörgeräte machen. Mhm. Nochmal kurz eine blöde Frage, einen Schritt zurück. Woher weiß ich denn eigentlich, wie gut ein Patient, ein Kunde, ein Hörgerät, Trager, wie der bei bestimmten Frequenzen hört, wie kriege ich das raus? Es gibt einen Hörtest, den nennen wir Audiogramm. Mhm. Das ist ein recht, ich will nicht sagen einfacher Test, aber das ist ein Test, der wird beim Ohrenarzt durchgeführt oder beim Hörgerätakustiker. Das musst du dir so vorstellen, du setzt den Kopfhörer auf und ich spiele dir Töne vor bei unterschiedlichen Frequenzen, also es sind reine Sinustöne. Ich spiele dir einen Ton vor und bitte dich vorher, sag mir Bescheid, wenn du diesen Ton so gerade eben hören kannst. Wird lauter quasi. Genau, der wird kontinuierlich lauter. Du sagst mir, wenn du den Ton hörst, ich mache den Ton kontinuierlich lauter und irgendwann sagst du, jetzt höre ich ihn, dann habe ich deine Hörschwelle an der ersten Frequenz bestimmt. Und das mache ich dann. Und das mache ich frequenzweise. Für gewöhnlich macht man das so von 125 Hertz bis 8 Kilohertz, gerade im Zusammenhang mit Schwerhörigkeiten. Und darüber bekommt man dann quasi eine Hörschwelle als Funktion über der Frequenz raus. Mhm. Okay, gut. Und das heißt also, im Prinzip wird dann in dem Hörgerät eine entsprechende Kompensations-Equalizer-Einstellung da reingelegt. Also je schlechter ich bei der Frequenz höre, desto stärker verstärkt der Verstärker im Hörgerät. Genau, das ist so die einfache Daumenregel, die man so anwenden würde. sagst du, je schlechter du bei Frequenz so und so hörst, desto mehr Verstärkung macht man da. Weil du jetzt sagst, Daumenregel, wie üblich ist alles in der Praxis nicht so einfach, wie es hier klingt. Was macht man jenseits des Daumens? Na, wie ich habe dir ja vorhin erklärt, dass diese äußeren Haseneszellen auf der einen Seite leise Pegel verstärken, aber für laute Pegel als, naja, Begrenzer oder Kompressor wirken und dafür sorgen, dass es nicht unangenehm laut wird. Das heißt, das baut ihr auch ein? Das bauen wir auch ein und das ist vor allen Dingen ganz besonders wichtig, wenn wir hergehen und einfach nur alles, was reinkommt, frequenzabhängig verstärken, dann führt das ziemlich schnell dazu, dass Leute sagen, hey, jetzt schrei doch nicht gleich so. Das ist so ein typisches Phänomen, jemand kann schlecht hören, du sprichst das erste Mal mit dem und der sagt, bitte, habe ich nicht verstanden. Dann sprichst du nochmal lauter und dann sagt er zu dir, hey, komm, schrei doch nicht gleich so. Ja. Und dann kannst du sagen, weißt du, Mensch, mal, bei dem sind zum Beispiel die äußeren Haseneszellen geschädigt. Leise Sachen hört er nicht so, werden nicht verstärkt. Laute Signale werden nicht begrenzt. Und um das quasi, oder was wir mit Hörgeräten machen müssen, ist schauen, wie groß ist der verbleibende Dynamikbereich oder die Restdynamik nennen wir das. Das heißt, wir müssen leise Schalle über die Hörschwelle drüber heben. Schalle, die über der Hörschwelle liegen, müssen wir aber komprimieren, damit wir nicht zu laut werden oder als unangenehm laut wahrgenommen wird. Eine Sache, die ich bei der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass bei einem Schwerhörigen zwar die Hörschwelle, also die Lautstärke, ab der man es hört, nach oben geht, also er hört nur lautere Sachen, dass aber die Schmerzempfindungsschwelle, also quasi der obere Bereich des angenehmen Hörens, dass der nicht nach oben geht. Das heißt sozusagen, der Delta-Bereich, der für ihn taugt, der wird kleiner und da müsst ihr quasi mit dem Kompressor reintreffen. Okay. Genau, das ist eigentlich das, was uns das Leben so schwer macht. Ich sag mal, einfach Verstärkung machen, das kannst du auch mit der Stereoanlage zu Hause, aber eben, was Hörgeräte tun müssen, ist, frequenzspezifisch schauen, wie viel Verstärkung muss ich machen. Wir müssen frequenzspezifisch schauen, wie viel Kompression müssen wir anwenden. Und als Sicherheitsstufe oben drüber muss nochmal eine Begrenzung passieren, damit wir wirklich nicht drüber gehen. Da muss es noch eine frequenzspezifische Begrenzung geben. Okay. Und das ist das, was eben über diese Daumenregel, naja, kannst du da schlecht hören, machst ein bisschen Verstärkung drauf, hinausgeht. Okay, das heißt, ihr habt eben neben dem Kompressor auch noch so eine maximale Ausgangspegelbegrenzung, dass egal, was euer toller Algorithmus ausrechnet, lauter als so ist nicht. Genau, lauter als so ist nicht, da wird abgeschnitten. Okay. Einfach, damit du nicht rausgehst auf die Straße und einen Schlag kriegst, wenn der Laster an dir vorbeifährt. Genau, genau. Da gibt es auch interessante Effekte erkrankungsmäßig. Ich habe gelegentlich mal, bin ein bisschen empfindlich im Ohr, habe immer wieder mal so ein bisschen Mittelohrentzündung und ich stelle fest, dass wenn das Mittelohr entzündet ist, laute, hohe Töne, so wie wenn ein Geschirr in die Geschirrschublade schmeißt, unheimlich laut ankommt und ganz schnell wehtut. Ja, ja. Eine andere Sache, die ich auch hier gehört habe, ich bin hier gerade softwaretechnisch unterwegs, daher auch dieses Thema. Es gibt wohl auch so eine Art Kantenglättung. Das heißt also, wenn es eine Sprungfunktion gibt, wie wenn du mit dem Messer irgendwo kling dagegen haust, da wird wohl scheinbar auch ein bisschen geglättet noch. Also, dass es nicht so ein schlagartiger Peak ist, sondern mehr so eine Glocke. Ich sag mal so, grundlegend kannst du ein Hörgerät schon bauen, einfach nur mit quasi einer gewissen Verstärkung, Kompression und Ausgangspegel begrenzt. Damit hast du eigentlich alles, was du brauchst für ein Hörgerät. Ja, ja. Und häufig sind Hörgeräteträger mit quasi dieser Basistechnologie nicht zufrieden, sodass wir eben mit einer ganzen, kannst du sogar schon sagen, einer ganzen Abteilung hier daran arbeiten, was für Signalverarbeitungsalgorithmen kann man eigentlich noch in so einem Hörgerät unterbringen, damit du eben zum Beispiel den Komfort ein bisschen erhöhst. Kantenglättung, du hast irgendein lautes Signal, bis sich zwei Teller schlagen aufeinander, zwei Gläser hauen zusammen, irgendeine Tür schlägt zu. Ja. Dann geht eben ein Algorithmus her, der schaut so ein kleines Stückchen in die Zukunft und sagt, hup, da kommt ein kurzes, transientes, lautes Signal, das begrenze ich, damit es eben dem Hörgeräteträger nicht so unangenehm laut vorkommt. Das heißt aber, das Hörgerät produziert auch eine kleine Verzögerung. Ja, natürlich. Hören wir die? Nehmen wir nicht wahr. Die nehmen wir nicht wahr. Die ist typischerweise im Bereich unter 10 Millisekunden. Das ist unkritisch. Aber sie sollte vielleicht auf beiden Seiten, wenn man auf beiden Seiten ein Hörgerät hat, irgendwie gleich sein. Sonst wird es, glaube ich, peinlich, oder? Ja, sonst wird es irgendwann blöd. Also dann sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? Lokalisation. Ja, was kommt von rechts, genau. Was kommt von links? Wenn das unterschiedlich ist, verschiebt sich das natürlich. Eine andere Geschichte, die ich gehört habe, Rückkopplungsunterdrückung. Was koppelt denn da rück? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Das ist also mit eins der Hauptthemen, an denen wir hier arbeiten. Der Effekt ist ganz ähnlich, wie man das zum Beispiel auf Bühnen schon mal sieht. Irgendein Sänger hat ein Mikrofon in der Hand, geht zu nah an den Lautsprecher und es kommt so ein großes Boom daraus. So, das Gleiche passiert bei Hörgeräten auch. Wir haben ein sehr kleines Mikrofon, einen sehr kleinen Lautsprecher und die sind räumlich auch sehr dicht beieinander. Infolgedessen, wenn wir einen bestimmten Schwellwert mit unserer Verstärkung überschreiten, koppelt das Ausgangssignal zurück ins Eingangssignal. Ah, okay. Und weil das Ganze eben ein bisschen kleiner ist, macht es bei uns nicht Boom, sondern es pfeift halt eher hell. So ein hell hochfrequentes Fiefen. Einfach Fiepen oder Pfeifen, was da rauskommt. Ja, nervt. Nervt total, ja. Und ist auch also jahrelang Grund dafür gewesen, warum Leute gesagt haben, ich kaufe mir kein Hörgerät. Und infolgedessen hat sich halt also die Industrie hingesetzt, Mensch, was kann man denn da machen? Achso, das ist eine relativ neue Entwicklung dann auch. Ja, also relativ neu. Ja, nicht vorgestern, aber. Nicht vorgestern, aber es passiert so, in den letzten 10 Jahren tut sich da einiges, dass es da viele Algorithmen gibt. Und das ist auch durchaus noch was, wo sich Hörgeräte heutzutage unterscheiden, also von Hersteller zu Hersteller oder von teurem Gerät zu billigem Gerät. Die teuren Geräte sind da eben besonders gut oder besonders robust, erkennen besonders schnell, hoppala, da schwingt sich das Gerät auf. Mhm. Ich erzeuge zum Beispiel ein entsprechendes gegenphasiges Signal, um diese Rückkopplung auszulöschen. Das heißt, da wird quasi das rückgekoppelte Eingangssignal über einen Gegenschall, wie es so schön heißt, wird quasi genullt, weil das Ausgangssignal will ich ja weiterhaben. Ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt das Ausgangssignal leiser, damit es nicht rückkoppelt. Ja, genau. Das waren so die ersten Ansätze, die es gab, wo man gesagt hat, na gut, wenn es pfeift, nehmen wir einfach die Verstärkung runter. Super Idee. Funktioniert halt, genau, macht halt nicht mehr das, was Hörgeräte tun sollen. Mittlerweile ist man so weit, dass man hergeht und sagt, gut, dann müssen wir gegenphasige Signale erzeugen. Ja. Und der Clou ist eben jetzt rauszufinden, wann ist der Zeitpunkt, wo du zuschlagen musst, damit du das gegenphasige Signal einspeist, ohne dass du erst ein Pfeifen hörst und dann erst das gegenphasige Signal 2 Sekunden danach kommt. Mhm. Also zum einen eben besonders schnell reagieren und dummerweise gibt es ja auch so Pfeifsignale draußen im echten Leben, wenn du jetzt... Ach so, klar, ihr könnt ja nicht erkennen, ob sich es dabei um einen doch, könnt ihr schon. Ihr könnt ja wissen, wenn der Pfeifton genau dann entsteht, ne, weiß nicht. Also... Okay, ich wollte dich, glaube ich, nicht unterbrechen. Nee, ich schaue mal, ob du es auch rausfindest. Ich mache ja gerade Gedanken. Ne? Also, weil ich will ja unterscheiden zwischen dem, also angenommen, dieses Hörgerät hat einen bestimmten charakteristischen Rückkoppelpfeifton. Mhm. Dann will ich den, wenn er von außen kommt, natürlich trotzdem einspielen. Das heißt, ich kann nicht nur anhand des Pfeiftons erkennen, dass ich so eine Rückkopplung handle. Ja, genau. Sondern? Also Ziel ist es, wir möchten unterscheiden, was ist das, was Rückkopplung ist, was keiner haben möchte und was ist eigentlich wirklich draußen an echten Schallen vorhanden oder echten Signalen vorhanden. Zum Beispiel beim Musik hören. Ganz ätzend, wenn da so ein Rückkopplungsalgorithmus reingeht deine Sinustöne daraus rechnet. Was wir tun ist, wir prägen auf das Ausgangssignal des Hörgeräts so eine kleine Modulation auf, die ist sehr tieffrequent, sodass man die nicht hört. Aber das Mikrofon am Hörgerät eingeht, schaut kontinuierlich, taucht eigentlich diese Modulation am Eingang wieder auf und wenn das der Fall ist, dann weiß das Hörgerät, das ist ein Rückkopplungsschall. Oder wenn ein Sinuston reinkommt, der diese Modulation nicht aufweist, dann weiß das Hörgerät, das muss zum Beispiel Musik sein. Krass, krass, krass. Also ihr watermarkt sozusagen das Signal, sodass ihr es dann wieder erkennen könnt. Ja. Witzig, witzig. Okay, das ist jetzt alles Algorithmik. Ein anderes Feature sozusagen, was ich mitbekommen habe, ist, es gibt auch Richtmikrofone in den Dingern. Mhm. Was heißt das? Kann sich das dann wirklich bewegen? Und woher weiß es, wo es sich hinbewegen soll? Es bewegt sich nicht, aber es schaut in eine bestimmte Richtung. Ah, okay. Also ist fest nach vorne typischerweise ausgerichtet. Genau, okay. Genau. In der Vergangenheit hatten Hörgeräte nur ein Mikrofon. Damit haben Schwerhörige häufig gut verstanden in ruhigen Umgebungen. Hat halt alles lauter gemacht. Aber in geräuschvoller Umgebung ist natürlich oder gab es große Probleme, weil halt viel Störgeräusche von hinten kamen. Mhm. Und als Schwerhöriger kannst du nicht mehr so schön Sprache von Nebengeräuschen trennen. Infolgedessen versuchen wir mit unseren Hörgeräten den Leuten das Leben ein bisschen zu erleichtern und zu sagen, wir versuchen einfach abzuschätzen, was bei dir ist Sprache und was bei dir ist Störgeräusch. Also Zaumregel wenden wir da an, naja, alles, was von vorne kommt, wird wahrscheinlich eher Nutzsignal sein, das möchtest du hören, da wo du hinschaust und das von hinten versuchen wir so ein bisschen zu bedämpfen. Achso, dann habt ihr quasi 2 Mikrofone. Genau, und was wir machen ist, wir bauen 2 Mikrofone ein und vergleichen, was kommt vorne an, was kommt hinten an. Und Signale, die von hinten kommen, bedämpfen wir und Signale, die von vorne kommen, heben wir zusätzlich an, damit du eben, bevor du das hörst, was von vorne kommt. Das heißt also, es gibt hier ja auch so dieses Feature, dass man die Sprache verstärkt und die Umgebungsgeräusche oder die Störgeräusche reduziert. Das geht quasi nicht anhand von, in Anführungszeichen, Spracherkennung, sondern mehr oder weniger über Differenzbildung zwischen dem, was von vorne und was von hinten kommt. Das sind 2 unterschiedliche Features oder Algorithmen, die wir da verwenden. Ja, ja. Das eine ist wirklich Richtmikrofon, was erstmal, sag ich mal, unabhängig vom Signal sagt, das, was von vorne kommt, ist das, was du hören möchtest. Was von hinten kommt, ist nichts, was du ganz gerne hören möchtest. Das wird bedämpft. Mhm. Zusätzlich gibt es Algorithmen, die wir als Geräuschreduktion bezeichnen, wo wir sagen, es gibt bestimmte charakteristische Signale oder Anteile von Sprache, die wir hervorheben und andere Anteile, die kann man an der Stationarität zum Beispiel erkennen, irgendwas, was tieffrequent, gleichmäßig ist, wenig moduliert, das ist wahrscheinlich eher ein Nebengeräusch, als dass es Sprache ist, das kann man absenken. Mhm. Okay, okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man in verschiedenen Situationen andere solche Algorithmen hören will. Also in der Oper, da redet ja niemand per Definition. Mhm. Das heißt, da will ich diesen Algorithmus, der spezielle Frequenzen hervorhebt, vielleicht nicht haben. Kann man die Hörgeräte da umschalten? So nach dem Motto, ich bin jetzt in der Oper, jetzt rede ich gerade mit jemand, jetzt rede ich in der lauten Umgebung, Fernsehmodus? Ja, einfachere Hörgeräte haben zusätzliche Hörprogramme. Da haben so einen kleinen Taster entweder auf dem Rücken oder irgendwo draußen, wo du draufdrücken kannst. Und du kannst ähnlich wie du an deinem Equalizer kannst du so unterschiedliche Presets einstellen für Rockmusik, Popmusik und Klassik. So können wir also unterschiedliche Presets für die einzelnen Hörprogramme hinterlegen und können noch zusätzlich diese adaptiven Algorithmen, Geräuschreduktion, Richtmikrofon an- oder ausschalten. Und in der Praxis hattest du dann zum Beispiel ein Musikprogramm, wenn du ins Theater gegangen bist, hast du halt auf diesen kleinen Knopf gedrückt, das Hörgerät ist ins zweite Programm gewechselt und du hast dann das Musikprogramm, wo eben kein adaptiver Algorithmus in deinem Opernsignal rumrudert. Mittlerweile sind Hörgeräte so weit, dass sie selbstständig die Umgebung beobachten und so eine vereinfachte Klassifikation vornehmen und unterscheiden zwischen, was ist eine ruhige Situation, was ist Sprache in Ruhe, Sprache in Störgeräusch, Störgeräusch oder Musik, und in Abhängigkeit von der gewählten Klasse, nennen wir das, schaltet das Hörgerät dann selbstständig bestimmte Algorithmen an oder aus oder macht eben diese Equalizer-Funktion und sagt, beim Musikhören hebe ich die Tiefen und die Höhen noch ein bisschen an, damit es brillanter klingt. Aber sind das dann alles verschiedene voreingestellte Modi oder Programme, zwischen denen das Hörgerät selbstständig wählt? Oder optimiert es auch die Einstellungen innerhalb eines Programms? Stichwort selbstlernendes Hörgerät. Gibt es sowas auch schon? Gibt es auch schon in den Anfängen. Okay. Wir machen hier viel Tests mit irgendwelchen schwerhörigen Versuchspersonen, passen denen unsere Geräte an, versuchen so ein bisschen rauszufinden, was möchten die eigentlich ganz gerne haben. Also zum einen empirische Daten, zum anderen schauen wir eben in Wissenschaft, was kann man sich da rauslesen. Und von daher geben wir immer so eine, ich nenne es mal smarte Voreinstellung, geben wir mit, wie das Gerät dann letzten Endes beim Schwerhörigen selber funktioniert. Liegt entweder in der Hand des anpassenden Hörgeräteakustikers, der das dann quasi mit der Anpass-Software individuell einstellen kann, oder aber beim Schwerhörigen selber. Und der hat die Möglichkeit, zum Beispiel über ein kleines Lautstärkerädchen auf dem Gerät oder über eine Fernbedienung die Lautstärke oder teilweise auch den Klang des Gerätes anzupassen, heller oder dunkler. Aber eine iPhone-Anwendung zur Einstellung meines Hörgeräts gibt es noch nicht, oder? Da arbeiten wir noch dran. Kommt aber doch, oder? Ja, ich meine ernsthaft. Ich meine, ich habe einen Computer in der Hand, das wäre doch naheliegend. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, warum würdest du denn ein zweites Gerät mit dir rumtragen wollen, wenn du sowieso schon eins hast, was eigentlich alles kann und quasi frei programmierbar ist? Ja. Was uns fehlt, ist halt die Bluetooth-Verbindung vom Hörgerät. Von deinem iPhone zum Hörgerät. Komm ja machen. Naja, Bluetooth passt im Moment noch nicht in Hörgeräte rein. Braucht unglaublich viel Strom. Ach, das brauchst ist ein Quarz dafür. Ja, dann halt irgendwie Zigbee oder irgend sowas. Irgendwas, ja, egal. Egal, aber dahin wird es gehen. Also lernen können Hörgeräte schon, um das abzuschließen. Ja. Das machen die auch für unterschiedliche Situationen, kannst du unterschiedliche Sachen lernen. Und der Trend geht natürlich mehr und mehr dahin, dass Hörgeräte sich immer mehr mit der Außenwelt vernetzen und du zum Beispiel mit deinem iPhone irgendwas machen kannst oder bis sich irgendwelche Wireless-Daten zu Hause in deinem Home-Netzwerk. Jemand liest dir abends dein E-Paper vor. Ich frage mich ja, wie lange es dauert noch, bis Menschen Hörgeräte nicht mehr einsetzen, weil sie krank sind, sondern weil es einfach komfortabler ist. Ja. Das wird ja kommen irgendwann, oder? Nichts anderes gab es ja bei der Brille auch. Vor, was weiß ich, ich war noch ganz klein, aber 20, 30 Jahren waren Brillen überhaupt nicht modern. Kein Mensch wollte Brillen haben. Und irgendwann gab es die Sonnenbrille. Da war es schick, Sonnenbrillen zu tragen und Brillen waren irgendwann sogar so, einfach so schick. Man hat Menschen Brillen getragen mit Glasbausteinen. Hörgeräte waren in der Vergangenheit sehr stark stigmatisiert. Keiner wollte es haben, auch Leute, die schlecht gehört haben. Und mittlerweile wandelt sich das. Das scheint nicht so schnell zu gehen wie bei der Brille. Mittlerweile sind Hörgeräte durchaus akzeptierter. Die sehen auch nicht mehr so aus wie so kleine beigefarbene Bananen, die man hinterm Ohr hat. Es wandelt sich so langsam, aber irgendwann wird wahrscheinlich durchaus dieser Punkt kommen, wo Hörgeräte nicht mehr, also wo sie auch Schwerhörigkeiten ausgleichen können, aber wo so kleine Kommunikatoren sind. Dann war ja das Headset fürs iPhone. Ja. Ich habe mir das schon oft gedacht, ich müsste mir die blöden Kopfhörer direkt ins Hirn implantieren. Aber okay. Kann man das sagen, dass üblicherweise ein Patient auf beiden Ohren geschädigt ist und deshalb üblicherweise zwei Hörgeräte trägt? Als Daumenregel kannst du das schon sagen. Die Mehrheit der Hörgeräteträger ist auf beiden Ohren geschädigt. Häufig sind diese Hörschädigungen symmetrisch. Und günstig ist es dann, damit du eben den vollen Vorteil von deinen Hörgeräten auch hast, auch zwei zu tragen und nicht nur eins. Es gibt ein paar geht ja nicht anders, oder? Ich meine, du kannst ja nicht mit einem Hörgerät beide Ohren beschallen. Nee, das geht physikalisch schon gar nicht. Es gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte mir aber nicht zwei Ohren zustecken oder sowas. Okay. Oder ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, die kaufen sich dann nur eins. Okay, die hören halt dann auf einem Ohr vernünftig. Genau, die hören dann nur auf einem Ohr vernünftig und haben natürlich wahrscheinlich vielfach andere Probleme, sprechen im Störgeräusch, Lokalisation ist nicht so prima. Klar. Das kommt durchaus vor. Müssen die beiden Hörgeräte, wenn man denn dann zwei hat, sich irgendwie koordinieren? Reden die miteinander? Auch eine ganz witzige Sache. Machen Hörgeräte mittlerweile? Darüber kannst du es, also was gut funktioniert, ist so, sag ich mal, so Basisdaten über so eine kleine Funkverbindung auszutauschen. Wenn du zum Beispiel bei dem einen Hörgerät rechts drückst du auf dein zweites Hörprogramm, weil du ganz gerne Musik hören möchtest. Und dann schaltet das andere mit um. Schaltet das andere Gerät mit um. Oder wenn du feststellst, Mensch, es ist ein bisschen leise, dann gehst du her und machst das ein bisschen lauter und dann geht das andere Gerät quasi gleich mit lauter. Da musst du nicht erst überlegen, rechts habe ich so ein kleines Stück lauter gemacht, zwei Tipps, dann muss ich links auch zwei Tipps lauter machen. Das ist eher so ein Komfort-Feature, damit du eben die Bedienung vereinfacht wird. Aber das ist für unser typisches Klientel, also Menschen jenseits der 60, ist das durchaus eine große Hürde, wenn die mit beiden Händen da am Hörgerät rumfummeln müssen. Für die ist das eine große Hilfe, wenn das einfacher wird. Was für ein Funk wird da eingesetzt? Das ist ein magnetisches Nahfeld, was wir nutzen. Ah, okay. Das geht dann auch wirklich nur ein paar zig Zentimeter. Ja, ja. Also okay. Nach 30 Zentimeter, 30, 40 Zentimeter ist Schluss. Da so weit sind Hörgeräte nicht mehr. Die Köpfe haben dann Schwierigkeiten. Ja, ja, ja. Diese Situationserkennung, von der ich eben mal gesprochen habe, die gleicht sich auch zwischen rechts und links ab. Mhm. Ist natürlich also schwer für so ein kleines Hörgerät, die Situation zuverlässig zu erkennen. Und wenn wir dann hergehen und sagen, na gut, eigentlich haben wir ja zwei Hörgeräte am Kopf. Können sie abstimmen? Die könnten sich ja abstimmen und auf Basis der jeweiligen Tasten sich für eine gemeinsame Situation entscheiden und dann auch synchron zum Beispiel umblenden zwischen zwei Frequenzgängen. Oder genau, das wäre ja blöd, wenn das eine schon mal umschaltet ins andere. Ne? Ja, genau. Ja, ja, okay. Was steckt denn in so einem Hörgerät drin? Du hast schon gesagt, eine beigefarbene Banane. Jetzt keine Banane mehr, sieht aus wie ein Apfel oder nicht mehr beigefarben oder was hat sich geändert? Die meisten Geräte sind nicht mehr beigefarben. Es gibt durchaus ganz schicke Geräte, die haben also durchaus, sag ich mal, poppige oder elegante Farben. Ach so, dass man es auch gar nicht mehr versucht oder zu verstecken. Ja, genau. Man kann es durchaus auch tragen. Teilweise sind sie silber. Vielfach sehen Hörgeräte, da werden Hörgeräte, ja, Gehäuse mittlerweile so eingefärbt, wie die Haarfarbe ist. Also man macht es einfach irgendwie braun, grau, silber, was auch immer man da so an Haarfarben findet. Und was steckt dann da drin an Hardware, Elektronik, Software? Kannst du das von einer Systemperspektive ein bisschen beschreiben? Das größte Ding, was drin steckt, ist erstmal eine Batterie. Ja. Die hält so ungefähr 2 Wochen, danach ist sie leer, man muss sie austauschen. Zusätzlich, wir haben schon über Mikrofone gesprochen, teilweise die meisten Hörgeräte haben 2 Mikrofone, vereinzelt gibt es noch welche mit einem Mikrofon, damit wir eben dieses Richtmikrofon rechnen können. Und wir haben so einen kleinen, naja, Lautsprecher, den wir Receiver nennen, Hörer, der nachher den Schall wieder abstrahlt. Das sind so die großen Komponenten. Dazwischen haben wir eine Leiterplatte. Auf dieser Leiterplatte sitzt natürlich unser kleiner Chip, also das eigentliche Herz des Gerätes, in dem der Hörverlustausgleich gemacht wird, in dem auch die adaptiven Signalverarbeitungsalgorithmen rumrudern. Alles Hardware dann oder läuft da Software drauf? Das ist unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Okay. Es gibt Hersteller, die teilweise nutzen die ASICs, also fest verdrahtete Chips. Ja. Andere nutzen frei programmierbare Plattformen und programmieren ihre Algorithmen darauf. Okay. Das ist im Wesentlichen eine Kostenfrage. Wenn du sehr hohe Stückzahlen hast, dann lohnt es sich wirklich, Algorithmen fest zu verdrahten, weil du die Dinger günstiger programmieren oder günstig herstellen kannst. Wenn du geringere Stückzahlen hast, lohnt es sich eher, die Dinger nicht selbst herzustellen, sondern zu sagen, ich programmiere da was drauf. Okay. Aber die müssen ja alle, Hard- oder Software, die müssen ja alle in gewissen Grenzen zumindest konfigurierbar sein, um genau diese Ausgleichskurve da reinzubringen. Ja, genau. Und wie stellt man sich das vor? Ich gehe zum Hördoktor, der sagt, hören Sie mal da Kopfhörer. Man stellt fest, ich höre schlecht. Er verkauft mir ein Hörgerät. Doktor verkauft mir kein Hörgerät. Ich kaufe mir ein Hörgerät. Hm. Je mehr Geld, desto cool. Hm. Und dann gehe ich damit zum Akustiker und der konfiguriert das dann, oder? Der Arzt sagt dir erstmal nur, du kannst schlecht hören und stellt dir ein Rezept aus. Okay. Mit diesem Rezept gehst du hier in Deutschland zu dem Hörgeräteakustiker deiner Wahl, lässt dich da beraten. Der stellt dir 3 Hörgeräte zur Verfügung oder muss dir 3 verschiedene Geräte anbieten, in die du mal reinhören kannst. Und der ist derjenige, der das Gerät dann wirklich auf deinen Hörverlust einstellt. Also der macht nochmal eine ergänzende diagnostische Messung, um rauszufinden, wie sieht dein Hörverlust eigentlich aus. Ja. Dann gibt es von den Hörgeräteherstellern jeweils eine Anpasssoftware, mit der er das Gerät eben konfigurieren kann in diesen von dir eben angesprochenen Einstellungsbereichen. Ja. Na, blödes Wort. Ja, Parameter. Genau, es gibt so einen Parameterraum, in dem er sich bewegen kann. Und der Clou ist eben, auf Basis dieses diagnostischen Tests am Anfang erstmal so einen möglichst guten, Startpunkt zu finden, wo du erstmal sagst, okay, es klingt wie ein Hörgerät, aber es klingt ganz gut, es macht nicht so viel falsch. Wenn der Mensch gegenüber mit mir spricht, dann klingt es ganz normal. Meine eigene Stimme klingt auch ganz normal und es ist nicht zu laut und nicht zu leise. Mhm. Beim Hörgerätakustiker sitzt du in so einer, die nennen das Anpasskabine, ist so ein schallarmer Raum mit Teppich ausgekleidet und da klingt natürlich alles sehr künstlich und meist bietet man dem Kunden dann an, nimm das Gerät einfach mal für eine Woche oder für 2 Wochen mit, probier es im Alltag aus und sag mir dann, was hat dir da gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Aber nochmal einen Schritt zurück, diese Abbildung von Hörkurve, also quasi die, in Anführungszeichen, die Ist-Situation auf die mehr oder weniger ideale Kompensation oder auf den erste Näherung, da gibt es Algorithmen dafür, die das automatisch ausrechnen. Ja, genau. Das ist das, was wir in dieser Abteilung hier machen, Audiologie. Wir überlegen uns halt, wie sehen bestimmte Schädigungen aus? Wir schauen, welche Muster treten besonders häufig auf, gehen dann her und berechnen sogenannte Zielverstärkungskurven. Es gibt unterschiedliche Philosophien, die man mit seiner Hörgeräteanpassung gerne verfolgen möchte. Du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, mein Ziel ist es, ich möchte ganz gerne die Sprachverständlichkeit besonders hervorheben. Dann würde man wahrscheinlich nicht so viel Verstärkung in den tiefen Frequenzen vorschreiben, mehr Verstärkung in mittleren und hohen Frequenzen. Damit kannst du durchaus nicht Probleme laufen, aber damit machst du Abstriche immer dann, wenn du in laute Umgebungen kommst, weil dann eben auch die ganzen Nebengeräusche entsprechend auch mit angehoben werden. Es gibt andere Anpassformen, die schauen eben, da kommen dann sogenannte Zielkurven wieder raus, die sind insgesamt ein bisschen flacher, damit das Gerät quasi erstmal spontan akzeptiert wird und du sagst, Mensch, das ist was, das nehme ich erstmal mit und ich lerne mich dann dahin oder mit Unterstützung meines Hörgeräteakustikers, komme ich im Laufe der Zeit zu meiner Finaleinstellung. Ich muss dann aber jedes Mal wieder zu dem Akustiker, um an den Parametern rumzustellen oder kann ich das selber machen inzwischen? Gibt es da die Software für den Heim-PC, wo ich mein Hörgerät selber tunen kann? Nein, die Software für den Heim-PC gibt es noch nicht. Wird es das geben oder hat die Lobby da was dagegen und die Hörgeräteakustiker wollen das machen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Hörgeräteakustiker was dagegen hätten, denn du zahlst ihnen letzten Endes nicht besonders viel Geld dafür, dass du dahin kommst und das Gerät nochmal anpassen lässt. Das ist ähnlich, wenn du zu deinem Optiker gehst und sagst, kannst du meine Brille mal reinlegen, sagt der Optiker, macht der Optiker das ganz gerne, aber er freut sich natürlich. Hör mal, der kommt, wenn er eine neue Brille kauft, kommt er wieder zu mir, weil er vorher, hierher, weil ich vorher so nett beraten habe. Ja. Liegt, denke ich, im Wesentlichen daran, Hörgeräte sind ein Medizinprodukt. Da ist man eben, also gibt es auch relativ strenge Gesetze, wo man eben schauen muss, naja, nicht jeder darf an so einem Hörgerät rumdrehen. Und von daher, Geräte einstellen, wirklich, das macht nur der Hörgeräteakustiker. Und über zusätzliche Stelle, entweder auf dem Hörgerät oder auf der Fernbedienung, hat der Benutzer dann selbst die Möglichkeit, das nochmal so ein bisschen in gewissen Grenzen hinzulernen. Ne? Okay, das heißt also potenziell, perspektivisch in Zukunft, wenn das dann alles mal mit dem iPhone-Telefon kommuniziert, dann kann ich eben nicht nur meine Programme auswählen, sondern dann kann ich da eben möglicherweise weitergehende Tuning und Eigenschaften im Rahmen dessen, was der Akustiker vorher mal vordefiniert hat, einstellen. Ja, genau. Okay, genau. Ja, das macht Sinn. Okay. Genau. Oder es ändert sich was an der Gesetzgebung. Vielleicht wird es ja irgendwann mal so, dass man sagt, Mensch, Hörgeräte, sind es wirklich eigentlich erst, wenn du besonders, keine Ahnung, leistungsstarke Geräte hast, dass man dann sagt, da müssen wir den Bereich ein bisschen einschränken, aber wenn es sogenannte, was weiß ich, Assistive Listening Devices gibt oder sowas, die du dir halt ins Ohr steckst, weil du damit leichter kommunizieren kannst und die Musik von deinem iPod kriegst, dann kann man wahrscheinlich schon mehr auslagern. Okay, im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, durch und haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Ich meine, wir wollen jetzt noch kurz in den schalltoten Raum und noch kurz ein bisschen über die Experimente und die Messung reden. Aber so von der Theorie haben wir es, glaube ich, oder? Ich denke schon, ja. Okay, dann drücke ich hier mal Stopp. So, jetzt nehmen wir wieder auf. Wir stehen jetzt hier mehr oder weniger im Keller des Siemens-Gebäudes. Und da stehen wir direkt vor dem schalltoten Raum und wir reden jetzt mal ein bisschen. Und während wir reden, laufen wir in den schalltoten Raum. Da müsstet ihr dann als Hörer in der Aufnahme auch einen Unterschied hören. Das ist natürlich every audio mentions dream hier. erzähl doch mal ein bisschen, was ein schalltoter Raum ist und eben hier laufen wir da rein. Also ein schalltoter Raum ist ein Raum, mit dem wir versuchen, das freie Schallfeld nachzubilden. Also irgendwas, wo du einerseits keinen Schall von außen hast. Deshalb ist der Raum quasi als Raum im Raum Kapsel aufgebaut. Also steht auf irgendwelchen Federn auch. Genau, der steht auf irgendwelchen Federn. Und zusätzlich sollen keine Reflexionen von den Schallen, die wir hier erzeugen, wieder zurückkommen. Das hast du halt in allen anderen Räumen oder wenn du draußen auf der Straße bist, du erzeugst einen Schall, das wird irgendwo reflektiert an der Hauswand oder an der Straße. Dann kommt es wieder zurück und das will man hier nicht. Deshalb siehst du jetzt von hier drin überall so komische, sieht komisch aus, so Schaumstoffdreiecke, so Zapfen, die eben den Schall schlucken. Ja. Und damit ist das ein schalltoter Raum. Das ist auch unangenehm leise hier drin fast schon, ne? Weil das einfach total untypisch ist und wahrscheinlich versucht das Ohr dann auch wieder zu kompensieren und macht deshalb die Empfindlichkeit hoch und deshalb ist es halt total ungewohnt. Ja, genau. Was auch funktionieren müsste, ich probiere das jetzt mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, theoretisch, wenn ich hier drin jetzt lauter rede, dann dürfte davon relativ wenig, ich merke schon, dass es ganz, also es ging gerade nicht immer in die Sättigung. Ja, das ist wahrscheinlich recht schwer, das hinzukriegen. Ja, da tust du dir leichter, wenn du in deiner Küche stehst oder wahrscheinlich im Bad. Ja, genau. Und was total cool ist, ich war ja schon in so ähnlichen Räumen, die dann irgendwelche Hobby-Audio-Studio-Fuzis haben, aber hier, das Ganze ist schon deutlich dicker und stärker abgeschirmt und vor allem, wir stehen hier auch nicht auf normalem Boden, sondern auf einem federnden Netz, das auch wiederum auf solchen Dreiecken oder über solchen Dreiecken ist. Also wir haben rundum eingebettet. Ja, genau. Wir haben wirklich, also auch auf der Rückseite der Tür, nicht mal die Tür ist hier fest vorhanden, sondern diese Dreiecke sind an allen vier Wänden um uns rum, sind an der Decke und unter uns, unter diesem Netz stehen sie eben auch und gucken uns an. Ja. Okay, was macht ihr hier? Wahrscheinlich keine Podcasts aufnehmen, üblicherweise. Üblicherweise nehmen wir hier keine Podcasts auf. Obwohl es sich echt gut eignet. Ja, dann sehen wir uns in Zukunft öfter, wenn es dir hier gefällt. Genau. Nein, diesen Raum benutzt unser, wir nennen das elektroakustisches Labor. Das sind die Kollegen, die aus wirklich diesen ganzen einzelnen Plastikteilen, den Lautsprechern, den Mikrofonen und den Chips die ersten Hörgeräte zusammenbauen. Und die nutzen eben dieses Labor als Messraum, um das akustische Verhalten von Hörgeräten zu messen. Man kann die dazu entweder an so kleine Kuppler, also Adapter zwischen Hörgerät und Mikrofon, die nennen wir Kuppler, Man kann die entweder dazu daran anschließen oder also um kontrollierte Schale einzuspielen. Genau. Also, oder, warte mal, stopp mal. Schritt zurück. Was wird denn hier genau gemessen? Also das Hörgerät hört ja was und produziert Schall. Und genau. Ihr wollt hier den, sowohl, was wollt ihr hier messen in dem Raum? Also, was wir hier messen, ist der Schall, den das Hörgerät produziert. Aha, okay. Also neben all diesen Zapfen gibt es so einen kleinen Lautsprecher in der Wand, mit dem wir unsere Testsignale erzeugen. Das Hörgerät wird diesen Testsignalen ausgesetzt. Mhm. Wir kennen das Testsignal. Ja. Und wir schauen uns dann immer an, das Verhältnis von dem, was das Hörgerät abgegeben hat, also das Ausgangssignal des Hörgerätes, im Verhältnis zu dem Testsignal. Und ich meine, jetzt könnte man als Theoretiker herkommen und sagen, ja, eigentlich brauche ich da gar nicht die Schallstrecke mit, sondern ich mache das einfach, ich gucke mir einfach an, das elektrische Ausgangssignal des Verstärkers, das macht er natürlich sicherlich auch, aber hier geht es wirklich um die End-to-End-Messung letztendlich. Ja, genau, hier geht es nachher um die Messung des Hörgerätes als solches. Und der Grund, warum das Ganze bei diesem elektroakustischen Labor angesiedelt ist, ist, Ein Hörgerät ist relativ klein, ist was relativ filigranes, du hast ganz kleine Plastikteile und du kannst mit so einem Hörgerät nicht unendlich viel Verstärkung machen. Wenn du nur den Chip misst, kannst du wahrscheinlich unendlich viel Verstärkung machen oder so viele Parameter, wie du eben hast. Ja. Bei so einem Hörgerät, wir haben vorhin mal über akustische Rückkopplungen gesprochen, gibt es irgendwann auch mechanische Rückkopplungen. Das heißt, das ganze Ding wird dadurch, dass du ja mit relativ großen Pegeln arbeitest, also es gibt Hörgeräte, die erzeugen bis zu 140 Dezibel Ausgangsschalldruckpegel. Boah, das heißt, das ganze Ding also wackelt, vibriert und verwindet sich ineinander. Ja. Und solche Sachen kannst du eben hier messen oder auf Basis von akustischen Messungen kannst du nachher zurückschließen. Es gibt besonders glatte Frequenzgänge, dann ist alles gut. Und wenn Frequenzgänge welliger, peaky oder welliger, rippeliger werden, dann stellst du fest, möglicherweise ist das Gerät jetzt schon eher an so einer Grenze, wo es mechanisch instabil wird und deshalb schaukelt sich das so auf. Das heißt, bei einem Hörgerät kommt es nicht nur auf das an, was drinsteckt, sondern eben auch auf den Klangkörper, auf die mechanische, auf das Gehäuse, auf die auch vielleicht Struktur dieses, also wo sind was genau. Beschreibungen drin. Genau, richtig. Also zwischendurch, es gibt einen Rahmen mitten im Hörgerät, der das Gerät stabilisieren soll. Zwischendurch gibt es noch weitere Streben, die versuchen wir natürlich möglichst klein zu arbeiten, damit das Gerät nachher möglichst klein wird. Aber es gibt da eben bestimmte Grenzen. Unendlich klein können wir nicht werden, weil wir eine gewisse Stabilität einfach brauchen. Also wirklich mechanische Stabilität an der Stelle. Das hätte ich nicht gedacht. Das wäre erstaunlich. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Raum hier. Ihr habt also quasi einen Lautsprecher, der die Quelle, der die quasi die Umgebung simuliert. Habt dann das Hörgerät, messt auf der anderen Seite mit ganz sensitiven Mikrofonen. Das sehe ich jetzt hier keins. Habt ihr wahrscheinlich so einen ganzen Mikrofon-Array, wo ihr dann quasi messt, wie wird der Schall quasi, den das Hörgerät erzeugt, das, was nachher in mein Ohr injiziert wird. Ja. Wie wird das gemessen? Du hast meistens eins. Ah ja, okay. Ich versuche sie dir mal zu zeigen. Vor uns liegen also ein paar Kabel. Ja. Und hier liegen zum Beispiel Mikrofone rum. Das sind Mikrofonadapter. Ah, okay. Hier vorne hast du eins. Das sind so Viertelzoll Mikrofone, die wir hier verwenden. Und da kommt eben so ein kleiner Adapter drauf, der quasi das Hörgerät mit diesem Mikrofon verbindet. Die nennen wir Kuppler. Ach, jetzt. Alles klar. Das heißt, das Hörgerät ist mit dem Mikrofon, das den Ausgang des Hörgeräts misst, direkt verbunden über so einen Kuppler. Genau. Und genau. Der schalltote Raum dient quasi zur Strukturierung und Kontrolle des Eingangs, also das Hörgerät ins Mikrofon reinkriegt. Genau, richtig. Damit wir reproduzierbar messen können. Für den Fall, also wir entwickeln ja ständig Hörgeräte, wir nehmen das erste Hörgerät her, stellen fest, Mechanik ist möglicherweise nicht gut, Gerät schaukelt sich auf. Dann wollen wir die gleiche Messung 2 Wochen später nochmal machen. Ja. Und damit wir dann die gleiche Umgebung wieder antreffen, haben wir diesen, etwas merkwürdig aussehenden oder anmutenden Raum. Das heißt, ihr habt dann aber auch gegebenenfalls hier auch mal 2 Lautsprecher drin. Einen, der das Sprechen simuliert und ein anderer irgendwo hinten, der den Umgebungslärm simuliert, um zu gucken, ob das Hörgerät entsprechend die Filterung auf die Reihe kriegt. Fast. Okay. Du bist ganz nah dran. Wir machen einen kleinen Trick. Wir versuchen das zu vermeiden, hier möglichst viele Sachen reinzustellen. Ein weiterer Lautsprecher würde wieder die akustischen Eigenschaften dieses Raums ändern. Was wir haben, um aber das trotzdem nachmessen zu können, ist so eine kleine Puppe, die wir auf so einen Ständer hier in dem Raum draufstellen können. Und wir setzen dieser Puppe dann ein Hörgerät auf. Die Puppe hat quasi wieder so einen Kuppler. Und an diesem Kuppler messen wir wieder das Ausgangssignal des Hörgerätes. Und wir würden dann in dieser Messung hergehen und quasi kontinuierlich ein Testsignal erzeugen. Und diese Puppe drehen. Ah ja. Und darüber erhalten wir am Ende ein sogenanntes Polardiagramm, das heißt pro Richtung, den Ausgang des Hörgerätes. Und wenn man das Ganze nacheinander so als Kreis darstellt, sieht man wieder, Richtmikrofon funktioniert zum Beispiel. Von vorne hat man eine sehr hohe Empfindlichkeit und von hinten eine sehr geringe Empfindlichkeit. Alles klar, okay. Cool, wunderbar. Haben wir noch irgendwas vergessen hier in diesem Raum? man kann sowas noch dreidimensional machen, dann, okay. dann gehen wir wirklich her und stellen noch so einen Bogen hier auf, also stellen wirklich noch zusätzliche Sachen rein, dann kann man diese Richtmikrofone auch dreidimensional vermessen. Dann sieht es eigentlich das Ergebnis aus wie so ein Fisch. Man hört recht gut nach vorne und relativ wenig nach hinten, um festzustellen, dass es eben nicht nur in der Horizontalebene funktioniert, sondern auch Störgeräusche von hinten oben oder hinten unten werden unterdrückt. Aber okay. Dann hast du wirklich schon einen sehr detaillierten Einblick. Ja, aber dieses Ding habe ich draußen rumstehen sehen. Und das war meine Frage, die mich sozusagen auf die Frage gebracht hat, gibt es hier da diesen Mikrofon-Array drumherum? Ja. Aber den gibt es dann eben für genau diesen Zweck. Genau, und das, wo wir uns missverstanden haben, ist, es sind eben Lautsprecher, ja. die da drauf montiert sind, genau. Um dann eben aus unterschiedlichen, Horizont oder, wie ist das Englische, nennen der Wort? Vertikal. Wäre das Vertikalrichtung? Elevation. Ach, Elevation und Azimut. Genau, Elevation und Azimut zu variieren. Genau, okay. Dafür ist dieses Ding da. Alles genau. Klar. Gut, wunderbar. Ich denke, wir sind am Ende. Ich bedanke mich furchtbar herzlich, wie ich immer zu sagen pflege, fürs Mitmachen. ich fand es echt gut und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, ich fand es total interessant. Und, also zu erleben, wie ein Podcast entsteht, für mich sehr spannend. Naja, bis jetzt war es ja nur die Aufnahmen. Du erwartest jetzt wahrscheinlich, dass da hinterher sehr viel anders sein wird. Ich glaube, da werde ich dich enttäuschen. Du hast viel zu wenig gestottert und zu wenig Ass produziert. Das wird sich nicht arg ändern. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Ich freue mich drauf. Danke fürs Mitmachen. Gern geschehen. So, damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei André Steinbus, der sich da die Zeit genommen hat, um mitzumachen. Und natürlich bedanken wir uns auch bei euch fürs Zuhören. Feedback wie immer sehr willkommen an feedback@omegataupodcast.net und natürlich als Kommentare auf der Webseite. Gut, das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.